Fünf Minuten später wird eure liebe Freundin auf euch zugelaufen kommen. Danach sehen und hören wir uns nie wieder. Einverstanden? Nein. Wer garantiert mir, dass Sie Barbara tatsächlich freilassen, wenn Sie haben, was Sie wollen? Ich schlage eine gleichzeitige Übergabe vor. Wie einen Gefangenenaustausch, sozusagen. Vergiss es. Wir machen es nach meinen Vorgaben. An eurer Freundin habe ich nicht das geringste Interesse. Ich will die Unterlagen, sonst nichts. Keine Diskussion. Wann könnt ihr dort sein? 5 Minuten? 10? Frühestens in einer Viertelstunde. Wir brauchen so lange, um... Einverstanden. Und keine Tricks. Bemerke ich, dass etwas faul ist, tauche ich nicht auf und ihr seht eure Freundin nie wieder. Und damit auch das klar ist, von euch drei Jungs will ich jede einzelne Nase dort auf der Straße sehen. Keiner von euch sitzt im Auto, um mir zu folgen. Ist das klar? Völlig klar. Wir wollen nur unsere Freundin in Sicherheit wissen. Das ist wichtiger als irgendwelche alten Unterlagen, die sowieso nichts wert sind. Das klingt vernünftig. Weitere Fragen? Keine. Puh. Oh. Das ist ja ein Typ. Scheußlich.